All Tomorrow's Parties, all die Partys, die da noch kommen werden, so heißt 1966 die erste Single von The Velvet Underground. Ihren Namen verdankt die New Yorker Band einem Sachbuch des Journalisten Michael Lee. Der hatte jahrelang im sexuellen Untergrund recherchiert, gewissermaßen unter der Gürtellinie. Unter dem Titel The Velvet Underground hat Lee eine Chronik der sexuellen Abgründe hinter den gepflegten Vorstadtfassaden vorgelegt. Ihren Erfolg verdanken The Velvet Underground einem Nichtmusiker. Einem Nichtmusiker, der eine Band sucht für seine Multimedia-Roadshow. Exploding Plastic Inevitable, so heißt das Spektakel. Erfunden hat es ein gewisser Andy Warhol. The biggest discotheque in the world, 21 screens and I don't know, 3 or 4 bands. Die größte Diskothek der Welt soll es werden, 21 Leinwände und 3 oder 4 Bands, sagt Andy Warhol in seinem bewusst ausdruckslosen Tonfall. Der erfolgreiche Maler Warhol glaubt nicht mehr an die Malerei. Es gibt da diese Band, The Velvet Underground. Das sei eine gute Möglichkeit, alles miteinander zu verbinden. Musik, Kunst, Filme. Und das könnte ganz schön glamourös werden, meint Warhol. We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground. Since I don't really believe in painting anymore, I thought it would be a nice way to combine music and art and films all together. And if it works out, it might be very glamorous. So entsteht die Multimedia-Show, das explodierende, plastische, unausweichliche. Auf Amerikanisch klingt es eindeutig besser, The Exploding Plastic Inevitable. Der englische Pophistoriker John Savage hat sich lange mit dem explosiven Jahr 1966 beschäftigt, das auch das Jahr des Andy Warhol war. Warhol was a key figure in 1966. Warhol war 1966 eine Schlüsselfigur. In den USA war er natürlich eine öffentliche Person, aber zu dieser Zeit hat er seinen künstlerischen Horizont erweitert in Richtung Happening. Er hat verschiedene Kunstformen zusammengebracht: Film, Lichtinstallationen, Musik. Und er sah das alles mit dem Auge eines Malers. Warhol ist fasziniert von der Jugendkultur und den neuen Jugendmedien. Da geht er selbst schon auf die 40 zu. Und sein Blick ist nicht nur der eines Malers, es ist auch der Blick eines Außenseiters. Auch wenn er zu dieser Zeit nicht darüber sprach, er war schwul. All das kam zusammen zu einem neuen Bewusstsein, das viel von dem vorwegnahm, wie wir heute leben. He was gay, sagt John Savage, selbst gay über Andy Warhol. In dem Wort gay steckt mehr als einfach nur homosexuell. Und Warhols Factory in Manhattan ist 1966 mehr als nur ein Atelier. Es ist ein kreatives Zentrum für alle möglichen Künste und Anlaufstelle für alle möglichen Leute, die sich nicht mit den bürgerlichen Konventionen des Mainstreams abfinden wollen oder können. In der Factory des Andy Warhol dürfen sich die Ausgegrenzten und Ausgestoßenen neue Identitäten basteln. I call myself Candy Warhol now. Sie nenne sich jetzt Candy Warhol, verkündet Candy Darling und die Entourage amüsiert sich. Candy hatte einen Job in einer Imbissstube. Eines Tages kam Andy vorbei und meinte, du musst zum Film. Andy came into a luncheonette where I was working as a waitress. And he came over to me and said, you should be in movies. So beginnt das Märchen von Candy Darling, einer der sogenannten Superstars in Andy Warhols Factory. In das sogenannte richtige Leben wird Candy Darling geboren als James Lawrence Slattery. Eines Tages rasiert sie sich die Beine und aus dem Er wird eine Sie. Holly macht es genauso. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. In Walk on the Wild Side erzählt Lou Reed die Geschichte von zwei unglücklichen Männern, die sich in Warhols Factory in Holly und Candy verwandeln, in Andy Warhols Superstars. Was das Sexuelle betrifft, es gab viele Schwule in der Factory und viele starke Frauen. Es war eine ganz andere Atmosphäre als an der Westküste. Mary Warrenoff, eine von Warhols Superstars, sagt in meinem Buch, an der West Coast waren sie auf LSD, wir nahmen lieber Amphetamine. Die Hippie-Mädchen an der West Coast wollten Brot backen und alles schön gemütlich machen für die Männer. Die Frauen in der Factory wollten Peitschen schwingen und Superstars sein. Das war ein Riesenunterschied. Die peitschenschwingende Frau hat ihren Auftritt in Venus in Furs, Velvet Undergrounds Hymne auf den Sadomasochismus, geschrieben und gesungen von Lou Reed, inspiriert von Leopold Sacher Masochs Novelle Venus im Pelz. Der junge Lou Reed musste sich auf Geheiß seiner Eltern einer Elektroschocktherapie unterziehen. So sollte ihm seine vermeintliche Homosexualität ausgetrieben werden. Der Sound von Velvet Underground ist ein spätes Echo dieser Elektroschocks. Auch in Großbritannien verschaffen sich schwule Männer 1966 erstmals Gehör. In Gestalt der Tornadoes, der Band des genialen Produzenten Joe Meek. Do You Come Here Often was slipped away on the B-side and is a very strange record. Do You Come Here Often war auf der B-Seite einer Single der Tornadoes versteckt. Ein sehr seltsamer Song. Es geht los mit gut 2 Minuten Instrumental. Man denkt, es gibt überhaupt keine Stimme. Dann hört man Gesprächsfetzen. Kommst du öfter her? Eine Anmache, so wie Schwule es tun in einem Nachtclub. Das ist etwas Besonderes, das erste Stück authentisches, schwules Leben in der britischen Popmusik. Für Joe Meek war das ein wichtiges Statement, mit dem er sehr glücklich war. Es war der Beginn einer größeren Sichtbarkeit der schwulen Bewegung in Großbritannien und den USA. Das Glück von Joe Meek sollte nicht lange halten. In England ist Homosexualität noch verboten. Meek wird verhaftet wegen Sex auf einer öffentlichen Toilette. Er wird erpresst und zusammengeschlagen, bekommt psychische Probleme. Die Diagnose: paranoide Schizophrenie. Im Februar 1967 erschießt Joe Meek zunächst seine Vermieterin und dann sich selbst. Wow. These two coming now. What do you think? Mine's all right, but I don't like the look of yours. Well, I must be off. Yes, you're not looking so good. Cheerio. I'll see you down the dilly. Not if I see you first, you won't.